Österreich 1. Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Philipp Scheiner. Herzlich willkommen zu einer Sendung, mit der wir den Schriftsteller Helmut Peschiner feiern wollen. Denn heute ist sein 80. Geburtstag. Kollege Kurt Reisnecker, an dessen Stelle ich heute hier sitze, sagt über den Jubilar Folgendes. Peschiners Hörspiele hatten immer auch das Ziel, mit außergewöhnlich hoher Qualität viele Hörerinnen und Hörer zu erreichen. Sie zu bilden, zu berühren, sie qualifiziert zu unterhalten. Viele seiner Hörspiele sind nach der Ausstrahlung im Radio auch als Tonträger erschienen. Helmut Peschiner, Jahrgang 1943, ist der Moderne verpflichtet und dank seiner humanistischen Ausbildung auch der Klassik. Im Auftrag des ORF hat er in den vergangenen Jahren sowohl Euripides Medea als auch Antigone und Elektra von Sophokles bearbeitet. Wobei bearbeitet zu kurz greift. Peschiner hat die mehr als 2000 Jahre alten Texte neu übersetzt. Es handelt sich um Nach- bzw. um Neudichtungen, wenn man unter Neu die Transformation der Texte in eine dem 20. und 21. Jahrhundert entsprechende sprachliche Form versteht. Und weiter Kurt Reisnecker. Ein Rundfunkunternehmen wie der ORF verlangt Helmut Peschiner zahlreiche Produktionen mit langer sogenannter Haltbarkeit. Das ist in Zeiten von knappen Ressourcen ein nicht zu unterschätzender Effekt seines Wirkens. Peschiner steht mit seinen Werken auch für eine Traditionslinie des Hörspiels, die ihr Augenmerk dem Inhalt widmet und die die zeithistorische Dimension von Stücken und Stoffen berücksichtigt und zugleich aktuell ist. Zahlreiche seiner Hörspiele wurden deshalb immer wieder wiederholt und auch sehr oft ausgezeichnet. Unter anderem 6-mal mit dem Hörspielpreis des ORF. Und wie Peschiner uns seit mehreren Jahrzehnten auf einzigartige, genaue, schlichte und ja, charmante Weise vermittelt, wovon die griechische Mythologie erzählt, so integrativ gestaltet er auch abseits des Schreibgeräts seine Rolle in der österreichischen Hörspiellandschaft. Helmut Peschiner ist ein Schriftsteller und ein Autor, der sein Leben lang dem Kulturradio verpflichtet war. Und aus dieser inneren Haltung heraus, könnte man sagen, war er auch maßgeblich beteiligt an der Organisation und Durchführung der österreichischen Hörspieltage. Das ist ein Forum für Hörspielautoren und Autorinnen, Regisseure und Regisseurinnen, Komponisten, Komponistinnen, Dramaturgen, Kritikerinnen und so weiter für den gesamten deutschsprachigen Raum. Die Besonderheit dieses Treffens besteht aber darin, dass es sich nicht um einen Wettbewerb handelt, sondern um die Möglichkeit eines interdisziplinären Erfahrungsaustausches anhand sehr konkreter Projekte. Und das war vor allem für viele junge Hörspielmacher und Macherinnen eine Möglichkeit, in informeller Atmosphäre mit arrivierten Hörspielleuten zusammenzukommen und hier Werke und Positionen zu präsentieren und diskutieren zu können. Und diese Form der Öffentlichkeit, der qualitätsvollen und des Erfahrungsaustausches kann man gar nicht in ihrer Wertigkeit genug schätzen. Der Bühnenstücke waren es zwar mehr als der Originalhörspiele, also jener Stücke, die man dezidiert fürs Genre Hörspiel schreibt. Aber zusammen mit seinen Bearbeitungen zählen wir 55 Hörspiele. Helmut Peschiner hat Josef Roth und Elias Canetti, Jules Verne und Heimito von Doderer, Erich Kästner und Alexandre Dumas, Joachim Ringelnatz, Arthur Schnitzler und noch einige andere bearbeitet. Also deren Bücher, oft Romane, zu Hörspielen verwandelt. Ein Prozess, der bei unsachgemäßem Umgang mit der Sprache leicht, spröde und welke Ergebnisse zeitigt. So ähnlich, wie wenn man unter einem schillernden Hundert an treffenden Worten nur ein sprödes und ein welkes sagt. Bei Peschiner finden literarische Intuition und dramaturgischer Scharfsinn zu etwas noch Wichtigerem. Auch hier, Empathie. Das Leben stimmt den Menschen bisweilen nachdenklich. Zumeist aber sind wir eher fragwürdig, wenn man genau hinschaut. Das Gezeter der Verwöhnten, die schiere und persistente Angst im Nacken der Liebenden, die unausweichlichen Projektionen, die wir einander angedeihen lassen, das große Missverstehen, und dessen solitäre, glänzende Ausnahme. Er tänzelt, der Mensch, von Dilemma zu Dilemma. Danke, Mensch, denn sonst gäbe es wahrscheinlich keine Kunst und schon gar keine Hörspiele. Zum Beispiel Folgendes. Ein paar Jahre nach ihrer Trennung treffen sie sich wieder. Und nix ist mit Versöhnung. Die alten Gräben klaffen in aller Pracht. Gemeinsames Etwas nannte Helmut Peschiner dieses Kammerspiel im Jahr 1997. In den Rollen der einstigen Eheleute sind Brigitte Karner und Peter Simonischek zu hören. Peschiners Könnerschaft zeigt sich in vielem. Im natürlichen Ton, der souveränen Charakterzeichnung und darin, dass er keine Leerzeilen fabriziert, sondern, wie schon erwähnt, haltbare Sätze, Dialoge, Hörspiele. Seine Könnerschaft zeigt sich im Folgenden auch und nicht zuletzt im präzisen Umgang mit dem, was der eine oder die andere jeweils nicht zu hören bekommt. Nur wir hören es. Gemeinsames Etwas. Hörspiel von Helmut Peschiner. Ich bitte dich, schau nicht ununterbrochen anderen Frauen nach. Du bist ja schließlich mit mir da. Ich rede mit dir, da könntest du zumindest ein wenig Rücksicht auf mich nehmen und dich auf mich konzentrieren. Wie bitte? Was meinst du? Nicht einmal zuhören kannst du mir, weil du so fixiert bist. Fixiert? Ich bin fixiert? Worauf soll ich fixiert sein? Bist du nicht so. Wie und was soll ich denn nicht irgendwie tun? Du sollst nicht so tun, als ob du anderen Frauen nicht andauernd nachschauen würdest. Obwohl du ununterbrochen den anderen Frauen nachschaust. Ich? Ja, du. Das frag bitte nicht nach welcher anderen. Das bildest du dir ein, meine Liebe. Wie du dir immer schon sehr, sehr viel eingebildet hast. Ja, wenn ich dich heute zum ersten Mal sehen würde, gut, dann würde ich es dir vielleicht glauben, dass ich mir das nur einbilde. Aber so, mein Lieber, brauchst mir wirklich nichts vorzumachen. Und warum sollte ich dir was vormachen? Aus Anstand vielleicht. Anstand? Hör mir bitte damit auf. Das sind reine Äußerlichkeiten. Äußerlichkeiten, gegen die du nur dann etwas einzuwenden hattest, wenn es dir in den Kram passte. Im Grunde deiner Seele bist du nämlich ein ungeheurer Spießer und nur auf deine Vorteile aus. Bin ich das, ja? Aber nur in deinen Augen. Gut, gut, vielleicht war ich es einmal. Es ist ja möglich. Aber man kann sich ja ändern. Ja, falls du dich wirklich geändert hast, bist du ja anscheinend durch eine ganz schön harte Schule gegangen. War aber sicher niemals so hart wie bei dir. Sag mal, muss denn unser Rendezvous unbedingt nur auf Vorwürfe und Vorhaltungen hinauslaufen? Nicht, wenn du nicht andauernd irgendeiner Frau nachschaust. Wie oft soll ich dir noch sagen, ich habe nicht irgendeiner Frau nachgeschaut? Erstens bin ich nicht blind und zweitens wirst du dich diesbezüglich kaum geändert haben. Oder hat man dir auch das abgewöhnen können? Na ja, gut, es kann sein, aber dann vollkommen unabsichtlich, ein reiner Reflex. Sicher, sicher sogar. Wieder einmal eine deiner Reflexbewegungen. Ein Wunder, dass zumindest der Reflex noch funktioniert. Soll das zum Hauptthema werden? Du weißt, was das betrifft, bin ich ziemlich allergisch, mein Lieber. Wir haben uns aber wirklich nicht deshalb getroffen, um jetzt irgendwelche prinzipiellen Gespräche zu führen. Ich weiß, das war dir schon immer unangenehm. Lass das, bitte, bitte lass das. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich gefreut habe, dich wiederzusehen. Wirklich, glaub mir. Ganz meinerseits. Ich war ziemlich überrascht, plötzlich von dir zu hören. Dann lass uns doch bitte nicht streiten. Können wir denn nicht vernünftig miteinander reden? Nichts lieber als das. Es kommt nur auf die Bedingungen an. Diesen dozierenden, pädagogischen Ton hat sie noch immer. Schrecklich. Dass sie sich das noch nicht abgewöhnt hat. Und wie oft ich ihr das gesagt habe. Anscheinend ohne Erfolg. Bin ich froh, dass ich damit nichts mehr zu tun habe. Und jetzt lasse ich mir das von dir schon gar nicht mehr bieten. Eigentlich kann ich ja hinschauen, wohin ich will. Nur nicht einschüchtern lassen. Ich kann mir die Beine irgendeiner Frau anschauen, solange ich will. Ich kann dort hinüberschauen und dort, ohne mir das für nicht anhören zu müssen. Hast du gehört? Aber natürlich. Dann lass uns also in Ruhe miteinander reden. Bitte. Und was treibt dich in die Stadt? Was soll das heißen, treiben? Du hast doch diese Stadt immer gehasst und wolltest am Land leben. So viel ich weiß, ist dein Wunsch in Erfüllung gegangen. Mit Hilfe deiner neuen Verbindung. Sei nicht suffisant. Bin ich nicht. Aber war es denn nicht so? Da ist sehr viel passiert dazwischen. Es wäre auch unnatürlich, wenn es nicht so wäre. Sehr, sehr weise Feststellung. Aufpassen. Sie will einen Vortrag halten. Das Leben auf dem Land habe ich aufgegeben. Sag bloß. Da sind mehrere Komponenten zusammengekommen. Beruflich? Ja. Und privat, nehme ich an. Ja, ja, so könnte man sagen. Aber nicht ausfragen lassen. Wird dir sehr schwer gefallen sein, nehme ich an. Nimm nur an, was immer du willst. Wie du siehst, habe ich überstanden. Außerdem 4 Jahre Landleben, das hat gereicht. Das ist ein ganz neuer Zug an dir. Weißt du, der Wunsch danach, also der Wunsch nach so einem Leben auf dem Land, ist etwas anderes als die Realität. Alle Achtung, das scheint er ja in der Zwischenzeit bemerkt. Ich meine, ich bereue es jetzt nicht, im Gegenteil. Es war eine wunderbare Erfahrung für mich, aber ja, ich habe dann schließlich genug gehabt. Ach, diesbezüglich hat sich nichts geändert bei ihm. Nichts, vollkommen durchziehen. Irgendetwas anfangen und nach kurzer Zeit geht ihm der Atem aus. Wobei 4 Jahre eine relativ lange Zeit für ihn sind. Ich hätte ihm bloß 2 gegeben. Du hast dir das Haus ganz alleine wirtschaften können? Nein, sie ist im Haus geblieben, ich habe mich auszahlen lassen. Dieselbe von damals? Ja, ja, die von damals. Unser Trennungsgrund? Ja, zumindest oberflächlich. Dass es sonst auch nicht mehr so richtig ging mit uns beiden, das scheinst du ja vollkommen verdrängt zu haben. Du wüsstest, mein Lieber, wie froh ich eigentlich war, als ich das erfahren hatte. Natürlich habe ich die Beleidigte, die Gekränkte, die Verlassene gespielt. Hätte ich dir damals gesagt, dass es mich in keiner Art und Weise verletzt, sondern im Gegenteil. Du hättest es mir nicht geglaubt. Hättest gedacht, ich mache dir was vor. Trennen wollte ich mich ja schon lange von dir, ich hatte nur nicht die Kraft dazu. Du warst eben du derjenige, der den ersten Schritt machte. Auch nur, weil du dich verliebt hattest, weil es eine andere gab. Gut, bin dann da gesessen, als die Lackierte, die Verlassene und Betrogene. Nach außen hin war ich die Verliererin. Und es hat zugegebenermaßen ganz schön wehgetan. Auch wenn es bereits so gut wie aus war. Wenn ich dich jetzt so anschaue. Ein Albtraum, die Vorstellung, vielleicht noch immer mit dir zusammen zu sein. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich diesen Schritt dann bereut habe. Ich musste mir eingestehen, wie mies ich zu dir war. Wie verantwortungslos wirklich. Aber auch nur, weil du gut dastehen wolltest. Aus Feigheit. Feige warst du ja schon immer. Schlechtes Gewissen? Das habe ich lange genug gehabt. Soll ich jetzt vielleicht Mitleid mit dir haben? Nein, nein. Du sollst nur nicht glauben, dass alles so einfach für mich war. So sang- und klanglos an mir vorübergegangen. War ich damals glücklich. Endlich weg von ihr. Es entwickelt sich ja dann doch alles anders, als man sich's vorstellt. Ähnlich wie bei deinem Wunsch, am Land zu leben. Nur rückgängig machen kann man es halt nicht. Was ich auch niemals vorhatte. Ach, jetzt kommt sie wieder mit ihren Allerweltsweisheiten. Insgeheim fühlt sie sich bestätigt und gönnt mir natürlich diese ganze Misere. Da es aber 4 Jahre gedauert hat, wie du vorhin sagtest, wird es wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen sein. Natürlich hat es auch seine schönen Seiten, ja? Klar. Du hast es dir ja immer gerichtet. Dafür hast du immer schon Talent gehabt. Und du? Was ich? Über das erste Jahr nach unserer Trennung weiß ich ja halbwegs Bescheid, aber dann? Hat sich im Großen und Ganzen nicht viel geändert. Du lebst noch immer allein? Sagen wir so, ich trage für mich allein die Verantwortung. Naja, das war ja auch zwischen uns so. Selbstständig warst du schon immer. Einerseits hast du das nie wollen. Andererseits war es ganz bequem für dich. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie es immer noch so schwer hat, auf die Dauer irgendjemanden zu finden. Ich könnte mir das auch gar nicht anders vorstellen bei dir. Jetzt tut er wieder mal sehr aufgeschlossen und emanzipiert. Emanzipiert warst du schon immer. Wenn du meinst. Ich muss dir gestehen, im Grunde meines Herzens habe ich es sehr, sehr bereut, dass das zwischen uns so kommen musste. Ich meine, dass wir uns so auseinandergelebt hatten. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, mit dem Abstand, dann müsstest du einsehen, dass du ja nicht gerade sehr viel gegen unser Auseinanderleben unternommen hast. Soll ich jetzt vielleicht allein an dem gemeinsamen Desaster schuld sein? Ganz so gar nicht, aber ich habe ja nicht gesagt, dass es mir im Nachhinein leid getan hat. Hat es dir denn überhaupt nichts ausgemacht? So kann man das nicht sagen. So einfach wegstecken konnte ich es natürlich nicht. Immerhin war das ja schon eine lange Zeit zwischen uns. Das lässt sich nicht leugnen. Da bleibt leider etwas hängen. Gemeinsame Geschichte. Jetzt tut sie wieder mal so, als ob sie über all dem drüber steht. Außerdem, und das muss man dir lassen, wird es immer verstanden, auf recht angenehme Art und Weise zu leben. Das konntest du mir auch vermitteln. Dafür bin ich dir dankbar. Damals hat sie mir das eigentlich nur vorgeworfen. Und dein Landleben? Wie meinst du das? Konntest du alle deine Pläne und Wünsche umsetzen? Ach, Leider ist nicht alles so glatt gegangen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Das war ja immer so bei ihm. Du weißt doch, wie gern ich mit einer Schafzucht angefangen hätte, aber da gab es Widerstände von den Bauern. Ideen, Pläne, Wünsche. Nicht einmal die Hälfte umsetzen. Und jetzt haben sie alle Schafe. Anfangs total enthusiastisch, vollkommen apathisch. Und damals haben sie sich über mich lustig gemacht. Na, wenn du dran geblieben wärst, dann hättest du Pionierarbeit geleistet. Da könntest du jetzt stolz sein darauf. Jetzt denkt sie sicher, dass ich auch dabei versagt habe. Das kann mir aber wirklich vollkommen egal sein. Ich bin ihr keine Rechenschaft schuldig. Er hat mich lange genug unter Druck gesetzt. Trinkst du eigentlich noch? Was war denn diese Frage? Ich denke, wenn man so lange zusammen war wie wir zwei, dann kann man so etwas schon fragen. Also, du tust ja gerade so, als ob ich dem Suff verfallen gewesen wäre. Wenn uns jemand zuhört, der könnte glauben, ich bin ein schwerer Alkoholiker. Naja, Alkoholiker in dem Sinn warst du ja wahrscheinlich nicht. Und ein schwerer schon gar nicht. Aber sagen wir, Gewohnheitstrinker. Es war dir doch jede Gelegenheit recht. Du weißt ganz genau, dass das nur phasenweise war. Und wenn, dann nur in Gesellschaft. Die du ja immer gesucht hast. Und das Trinken war sicherlich ein Grund dafür. In letzter Zeit trinke ich so gut wie gar nichts. Das will ich ihm glauben. Braucht sich nur in den Spiegel schauen. Aufgeschwemmt. Da kann er mir nichts vormachen. Außerdem hat er zugenommen, bestimmt an die 5 Kilo, wenn nicht mehr. Und zugenommen hat er immer, wenn er regelmäßig getrunken hat. Jetzt taxiert sie mich von oben bis unten. Kommt sich wieder mal immens wichtig vor. Man kann er auch so den Bauch einziehen, man sieht es ihm an. Wie der sich außerdem jetzt anzieht. Also so etwas von geschmacklos. Aber aus der Ruhe bringen lasse ich mich nicht von dir. An dir sind die Jahre auch nicht spurlos vorübergegangen. Ich hatte mir seinerzeit schon oft Sorgen gemacht um dich und um deine Trinkerei. Du weißt ja, es war nicht immer einfach mit dir diesbezüglich. Mit dir aber auch nicht. Mit deinen andauernden Neurosen. Auch das sieht man dir an. Mit der Zeit kann man sowas nicht mehr kaschieren. Irgendwann einmal zeigt es sich eben. Ich muss sagen, du schaust noch immer blendend aus. Wie eh und je. Lenk bitte nicht ab. Nein, wirklich. Wirklich, du unverändert gut. Wirklich gut schaust du aus. Wahrscheinlich geht's dir auch dementsprechend. Man kann nicht klagen. Deine Haut? Eine Zeit lang hat mich diese Haut wahnsinnig fasziniert. Deine Haut war es immer. Hör auf damit. Ja, irgendwas hat mich erreizen müssen. Ich war richtig süchtig danach. Das hat sich auch gelegt. Nein, das musst du aber schon zugeben. Wir haben eigentlich eine sehr schöne Zeit miteinander verbracht. Teilweise, sicher. Komm, mach doch nicht alles schlechter, als es war. Und du lügst dir nichts vor und verklär nicht alles. Also ich habe mir oft gedacht in den letzten Jahren, wie das hätte weitergehen können mit uns. Wie denn, mein Lieber, hätte das weitergehen können? Hast du dich vielleicht ein wenig einsam gefühlt in letzter Zeit, dass du auf solche abstrusen Gedanken gekommen bist? Na gut, wenn du es unbedingt so sehen willst, dann vergiss es. Ich bin nicht den Beleidigten, entschuldige, aber... Ich kenne dich so halbwegs und in den letzten Jahren wirst du dich ja auch nicht allzu sehr verändert haben. Wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, ändert man sich ja bekanntlich nicht mehr sehr. Wer weiß? Das kommt auf den Partner an in vielen Fällen. Und jetzt sag bloß, dass du so ein Fall bist. Du hast also eine Veränderung durchgemacht mit Hilfe eines neuen Partners. Ja, vielleicht. Man wäre das so abwegig? Abwegig sicher nicht. Im Gegenteil, ein Dutzendfall. Ob ich ihr sagen soll, dass ich jetzt mit einer viel Jüngeren zusammen bin? Damit könnte ich sie richtig in Rage bringen, wo sie immer gegen diese Männer so gezetert hat, die sich eine Jüngere genommen haben. Gehörst du jetzt vielleicht auch zu dieser Kategorie Männer, die in die Jahre gekommen, sich eine Junge zulegen, wie man so schön sagt? Was heißt denn in die Jahre gekommen? Auch du, mein Lieber, bist um einiges älter geworden. Was du ja auch nicht abstreiten kannst. Also vom Prinzip her muss ich dir sagen, so schlecht finde ich das gar nicht. Was? Sich in eine Jüngere verlieben, um das Wort zulegen zu umgehen. Außerdem passiert das bei Frauen ja nun auch schon häufiger. Natürlich hat eine Jüngere. Deshalb sitzt er auch so aufgeblasen vor mir. Bildet sich weiß Gott was ein. Aber nur worauf, frage ich mich. Der wird aber auch nicht viel ändern an ihm. Und wenn, dann anscheinend nur ins Negative. Bei mir hätte er auf jeden Fall so etwas nicht anziehen dürfen. Aber irgendetwas Positives muss er ja auch gehabt haben. Ich wäre ja sonst nicht so auf ihn hereingefallen. So blöd kann ich doch nicht gewesen sein. Außerdem kann einem schon einiges vormachen. Bis man da dahinter kommt, ist es schon zu spät und man ist mittendrin. Wenn ich ihn jetzt so anschaue, ich kann mich nur wundern. Na gut, da hat die Zeit auch einiges dazu getan. Aber sich das über mich auch denkt. Ich bin ja auch nicht jünger geworden. Bist du mit einem Jüngeren zusammen? Ich bitte dich. Und wenn es so wäre, ich würde es dir nicht auf die Nase binden. Komisch. Die Vorstellung, sie könnte mit einem Jungen zusammen sein, macht mich irgendwie geil. Und warum nicht? Es wäre dir durchaus zuzutrauen. Du hast dich ja wirklich sehr, sehr gut gehalten. Und das wäre eine Legitimation dafür, weil ich mich gut gehalten habe? Du weißt schon, wie ich das meine. Es hätte ein Kompliment sein sollen. Ja, ja, mein Lieber. Bei dir hätte man immer wissen müssen, wie du etwas meinst. Tja, es gibt eben Frauen, die wollten Komplimente ganz einfach nicht annehmen. Zu diesen Frauen gehöre ich, deiner Meinung nach. Du hast ja anscheinend wirklich nur die negativen Seiten von mir gemerkt. Nicht nur. Aber eines kann ich dir versichern. Ich habe einiges vergessen und möchte an vieles nicht mehr erinnert werden. Ganz meinerseits. So schlimm. Lassen wir das. Du schaust wirklich gut aus. Trotz meines Alters. Das war nicht so gemeint. Attraktiv bist du noch immer. Hör auf damit. Wirklich? Bitte. Lass das. Wenn ich dich jetzt so kennenlernen würde, könnte direkt schwach werden. Aber wirklich nur, wenn ich dich nicht kennen würde. Weißt du, wenn ich über uns nachdenke, wir haben uns schon sehr viel vorgemacht. Ach, ich bitte dich. Wer macht sich denn nicht was vor? Ohne geht's wahrscheinlich gar nicht. Und wenn du dir andere anschaust, waren wir doch noch ganz gut dran. Ich möchte mir aber nicht andere anschauen. Ich möchte mich nicht mit irgendwelchen anderen vergleichen, um ganz gut dran zu sein. Von deinem elitären Denken bist du anscheinend noch immer nicht losgekommen. Damit machst du es dir wirklich nicht leicht. Im Gegensatz zu dir habe ich es mir auch nie leicht machen wollen. Achtung, Vortrag. Wie mache ich mir das Leben besonders schwer? Schau, Frosch. Ich bitte dich, nenn mich nicht mehr so. Diese Zeiten sind wirklich vorüber. Frosch, das war doch lieb. Das ist doch immer sehr gemocht, wenn ich dich so genannt habe. Erstens bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, ob ich das wirklich so sehr gemocht habe. Und zweitens ist diese Zeit vorbei, aber wirklich. Das gehörte auch zu unserer Liebe. Und geliebt haben wir uns doch einmal. Wir haben uns geliebt, sicher, wie man sich eben liebt, nicht mehr und nicht weniger. Oh, nur aus Zorn kannst du so reden, nur aus Zorn. Also es tut mir leid, dass ich dich damals so sehr verletzt habe. Das war mir nicht klar. Es braucht dir nichts leid zu tun. Außerdem war dir vieles nicht klar. Was heißt überhaupt verletzt? Dass du es warst, dass ich abgeseilt hat? Das hat mich nicht verletzt, aber wirklich nicht. Es war ja sowieso nichts mehr zu retten. Wenn ich überhaupt verletzt war, dann nur über die Art und Weise. Aber das war ja eigentlich nicht anders zu erwarten von dir. Es hat dir ganz entsprochen. Zumindest in diesen Dingen warst du konsequent. Und wie gesagt, das wäre sowieso nicht mehr lange gegangen mit uns. Es war ja nur mal die Frage, wer den ersten Schritt macht. Und das warst eben du. Sie will es jetzt so drehen, als wenn auch sie hätte Schluss machen wollen. Jetzt sag bloß, dass auch du mit der Beziehung, ich meine mit uns, Schluss machen wolltest. Ja, genau das. Nein, wirklich? Darauf hinaus will ich... Aber du bist mir zuvor gekommen. Davon habe ich aber überhaupt nichts bemerkt. Das kannst du erst leicht behaupten. Genauso hättest du auch reagiert, wenn ich es damals gesagt hätte. Nur damals hättest du mir etwas ausgemacht. Und das wollte ich mir ersparen. Du hättest es mir schlicht und einfach nicht geglaubt. Du hättest sicher geglaubt, ich sage das nur, damit ich besser dastehe. Der Unterschied ist nur, dass ich nicht wegen oder mit Hilfe eines anderen Schluss gemacht hätte. Ach, jetzt spielt sie sich wieder groß auf. Mein Gott, glaubt sie denn auch immer, sie sei so was Besonderes? Nein, es ist ja noch immer nicht geklärt. Wie du so unbedingt darauf bestanden hast, diese 3 Wochen allein wegzufahren, glaubst du nicht, dass ich mir da auch meinen Reim darauf machte? So abwegig war der Gedanke ja gerade nicht, dass du vielleicht in Begleitung weggefahren bist. Ich bin diese 3 Wochen allein weggefahren und nicht in irgendeiner Begleitung. Idiot. Wenn du wüsstest, warum ich damals weggefahren bin, wegfahren musste. Wo und wie denn sonst hätte ich das Kind wegmachen lassen können, ohne dass du etwas bemerkt hättest. Vielleicht hättest du das Kind sogar haben wollen. Vielleicht wäre es mit dem Kind dann irgendwie weitergegangen, aber gerade das wollte ich ja nicht mehr. Mit Hilfe des Kindes. Vielleicht hätte es dann noch ein paar Jahre gedauert. Auf Kosten des Kindes. Nein, nein, nein. Jetzt kriegt sie wieder diesen bestimmten herben Zug. Natürlich war das der einzige Weg. Das war immer ein Warnsignal. Achtung, jetzt bist du zu weit gegangen. Seinerzeit hätte ich vielleicht anders reagieren sollen darauf. Ruhiger bleiben. Nicht so heftig. Ach, wie mir dieser Gesichtsausdruck auf die Nerven gegangen ist. Das hat sich immer zu einem Streit entwickelt. Aber der Vorteil von diesen Streitereien war, dass wir uns danach meist leidenschaftlich geliebt hatten. Zumindest am Anfang. ob das bei ihr auch so war. Komisch. Kind hat sie eigentlich nie eins haben wollen von mir. Oder besser gesagt mit mir. Damals war sie ja nicht einmal zu alt dafür. Das wäre kein Hinderungsgrund gewesen. Sogar noch am Schluss wäre es möglich gewesen. Und du bist jetzt wieder in der Stadt, weil diese eine Beziehung aus ist? Ja, ja. Und sie lebt am Land, in dem Haus? Ja. Und sie kann sich das leisten? Es hat ganz den Anschein. Sie schien mir ja nicht gerade arm zu sein. Darüber möchte ich nicht sprechen. Das kann ich verstehen. Komm, lass bitte die Vergangenheit, die mit uns nichts zu tun hat, aus dem Spiel. Hm? Und lass uns lieber über unsere Vergangenheit reden. Willst du jetzt vielleicht unsere gemeinsame Vergangenheit aufarbeiten? Ich habe mir gedacht, dass vielleicht noch einiges offen wäre, worüber man sprechen könnte. Ja, offen war da noch vieles. Aber jetzt, nach all den Jahren, was soll das für einen Sinn haben? Das meiste ist ja schon vergessen. Sollen wir alles wieder ausgraben und aufwärmen? Ich glaube, dafür ist es zu spät. Oder willst du unsere Liebe in irgendeiner Weise rehabilitieren? Ich weiß, dass ich dich sehr verletzt habe. Bewundernswert. Zumindest etwas. So schlimm war es ja auch wieder nicht. Aber so ruhig den Eindruck haben, kann nicht schaden. Wie du siehst, habe ich es ganz gut überstanden. Aber du hast mich ja auch nicht sehr verschont in all diesen Jahren. Dann haben wir uns gegenseitig nichts mehr vorzuwerfen und wir stehen beide gleich da. Eines muss ich dir ganz ehrlich sagen. Dass du jetzt so plötzlich aufgetaucht bist, das hat mich schon ein wenig verwundert. Um nicht zu sagen, überrascht. Warum soll ich nicht die Frau aufsuchen, mit der ich einige Jahre meines Lebens verbracht habe? Jetzt wird mir bitte nicht pathetisch, das warst du oft genug. Nur wenn wir schon dabei sind, wenn ich mir jetzt überlege, was wir uns alles gesagt haben. Schrecklich. Wir haben ja nicht nur gestritten. Die Streitereien meine ich nicht. Die waren wenigstens noch ehrlich. Nein, ich meine, was wir uns so in der sogenannten Liebe sagten, das meiste war verlogen. Verbittert und fantasielos war sie immer schon. Auch das hat sich anscheinend nicht geändert. Das musst du doch zugeben. Was haben wir uns vorgemacht? Haben sich welche aus unserem Bekanntenkreis getrennt? Ein gemeinsames Schmunzeln darüber. Uns beiden passiert so etwas nie. Das war unsere Einstellung. Und vielleicht gar keine so schlechte. Gut, vielleicht, aber für wie lange? Es hat sich ja dann doch herausgestellt, dass es nicht gehalten hat. Aber ohne diese Illusion? Du mit deinen Illusionen. Und du glaubst wirklich, dass es anders geht? Ohne Illusionen? Man dürfte sich nicht so viel vormachen, dann müsste man hinterher nicht so viel bereuen. Musst du denn so viel bereuen? Also angenehm ist mir nicht in meiner Haut. Und jetzt besonders nicht, wo ich dich wieder sehe. Du meine Güte, das ist es eben. So ist das eben. Das ist das Leben. Verstehst du? Fragt sich nur, was für eines. Oberflächlich warst du ja schon immer. Du hast mir immer Oberflächlichkeit vorgeworfen. Aber wenn alle so wären und so denken würden wie ja, du... Ja, dann wäre das Leben noch viel schwieriger. Na also, das hast du dir gemerkt. Also entschuldige, das war deine dauernde Redewendung. Da sieht man es wieder. Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Hüllt das Hirn. Und wie auf Kommando folgte das Sprichwort. So richtig geschätzt hast du mich wahrscheinlich nie. So würde ich das nicht sehen. Bei all deinen Vorwürfen. Wenn ich dich nicht irgendwie geschätzt hätte, dann wäre ich nicht so lange mit dir zusammen gewesen. Ich habe dich manchmal dermaßen gehasst, weil ich den Eindruck hatte, dass du eigentlich überhaupt nichts an mir schätzt. Und das soll ich dir glauben. Warum glaubst du, bin ich zum Schluss so oft verreist? Doch nicht deswegen, sondern weil du wahrscheinlich irgendwo eine Freundin gehabt hast. Tja, wenn es so gewesen wäre, dann hätte es einen Grund gehabt. Nämlich den, dass du dir deine Selbstbestätigung bei einer anderen hast holen müssen. Bei dir war das ja auch wirklich nicht mehr möglich. Der konntest du noch einiges vormachen, weil sie dich noch nicht so genau gekannt hat. Aber was soll es? Man muss trotz allem dazu stehen. So schlimm. Mit der nötigen Distanz geht es. Ach, große Worte, meine Liebe. Große Worte. Hast du denn irgendeinen Grund, gern an unsere Zeit zurückzudenken? Ach. Erinnerst du dich? Unser Lied. Wie man so sagt. Damit verbinde ich eine sehr, sehr schöne Zeit. Sentimentaler Kitsch. Wie bitte? Schrecklich. Einfach schrecklich. Wie kann man nur alles so mies machen? Das steht für eine bestimmte Zeit, eine gemeinsame Lebenszeit und damit basta. Regt er sich künstlich auf oder meint er das wirklich so? Kitschig und pathetisch. Das warst du schon immer. Kitschig und pathetisch. Aber auch nur, weil das bei dir wunderbar gewirkt hat. Bitteschön. War ich halt immer kitschig und pathetisch. Aber du hast brav mitgemacht damals. Ich frage mich nur, warum? Wenn es dir angeblich so unangenehm war. Das, mein Lieber, habe ich mir lange vorgeworfen. Glaubst du denn, ich könnte so etwas ganz einfach wegstecken? Sie hat immer einen Grund gesucht, nur um in irgendeiner Art zu leiden. Da hat sich auch überhaupt nichts geändert. Nur falle ich ihr jetzt auf diese Masche nicht mehr herein. Und reizen kann sie mich auch nicht mehr damit. Das ist eigentlich lächerlich, wodurch ich mich habe reizen lassen. Und ich habe mir immer eingebildet, dass du glücklich warst mit mir. Sagen wir so, es war nicht immer nur schrecklich. Es war die meiste Zeit sogar zum Aushalten, wenn ich jetzt so zurückdenke. Ich frage mich nur, was du unter glücklich verstehst. Dir hat es vielleicht gereicht, aber mir nicht, mein Lieber. Ob deine anderen Frauen auch so glücklich waren wie ich? Und unsere Leidenschaft? Wahrscheinlich unsere einzige Rettung. Die einzige Rettung, sagt sie. Weißt du, was das heißt? Bei vielen klappt das nie und du nennst das die einzige Rettung? Bei anderen ist dann eben irgendetwas anderes die einzige Rettung. Was denn? Zum Beispiel Gespräche. Gute, aufbauende, interessante Gespräche. Streitgespräche. Aha. Bewegen sich gnädigste jetzt auf dieser Ebene. Streitgespräche sind also gefragt. Mein Gott, bin ich froh, dass diese Phase erst nach mir begonnen hat. Und zwischen uns war es nie möglich, gute, aufbauende, interessante Gespräche, Streitgespräche zu führen. Das war also zwischen uns nie möglich. Zumindest äußerst selten. Und du glaubst, das lag nur an mir? Das habe ich nicht behauptet. Das hörte sich aber so an. Ich denke, dass das von beiden abhängig ist. Das ist ja bemerkenswert, deine Großzügigkeit, dass du einen Teil der Schuld auf dich nimmst. Es geht hier nicht um die Schuldfrage. Eben. Schuld hin, Schuld her. Es ist nicht möglich gewesen, mit dir ein ordentliches Gespräch zu führen. Nämlich so, dass ich mich nicht andauernd verpflichtet fühlte, mich zu entschuldigen. Ununterbrochen ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Was heißt müssen? Haben sollen. Das war ja auch nicht gerade sehr zielführend zwischen uns. Es kann natürlich auch nie zielführend sein, wenn einer beim Gespräch immer ein schlechtes Gewissen hat. Und du hattest aus unerfindlichen Gründen immer ein schlechtes Gewissen. Vielleicht hattest du einen Grund dazu, ich weiß nicht. Eben. Warum hätte ich denn ein schlechtes Gewissen haben sollen? Das weiß ja ich nicht. Auf jeden Fall hast du es mich immer spüren lassen. Du warst immer derjenige, der es dann so weit gebracht hat, dass man sich bei dir hat entschuldigen müssen. Ach was. Ich schon sagte, pathetisch, kitschig und zu allem Überfluss auch noch lamoyant. Bisschen viel auf einmal. Wenn du mich noch ein wenig nachdenken lässt, dann fällt mir sicher noch einiges ein, mein Lieber. Du fühlst dich wohl ganz schön souverän, oder? Neben dir kein Wunder. Ach Gott, schau dich doch an. Bitte, bitte, weißt du, was du bist? Ein total heruntergekommenes Wrack bist du. Ein ins Alter gekommenes Wrack. Danke, sehr charmant. Aber du, weißt du, was du bist und was du schon immer warst? Eine Witzfigur. Total heruntergekommen. Ja. Verstehst du? Verbittert. Eine Witzfigur. Verbittert und schau unbefriedigt. Dich an, wie unbefriedigt. Du daherkommst. Schau ja, genau dich so an. Wirkst du auf mich. Unbefriedigt. Total unbefriedigt und verbittert. Ja, das hat kommen müssen. Ohne das wäre es nicht gegangen. Nur was das Letztere betrifft, unbefriedigt, das war ich bloß zu deiner Zeit. Das hat sich zum Glück mittlerweile geändert. Auch darin warst du eine Witzfigur. Aha. Dann soll ich mir also deine Lust und deine Zuneigung, deine Leidenschaft, soll ich mir das alles nur eingebildet haben? Oder hast du mir das auch nur vorgemacht? Aber selbst dafür hattest du kein Talent. Und wenn ja, wozu denn? Wozu denn? Um mich vielleicht zu schonen? Nein, nein, nein, meine Liebe. So kannst du mir nicht kommen. So nicht! Soll ich es ihm vielleicht auf die Nase binden, dass auch ich meine Abenteuer, meine Seitensprünge hatte, um es bei ihm die letzten 2 Jahre aushalten zu können? Ach, was soll es? Wenn ich es ihm jetzt sage, wird es mir nicht glauben wollen. Eigentlich ist es furchtbar, dass zwischen uns nicht mehr geblieben ist als diese Streitereien und dieser Hass. Was nicht alles wollten wir anfangs gemeinsam unternehmen. Was wir uns alles sagten, uns versprochen haben. Alles wie weggeblasen. Warum man sich nur gegenseitig solche Versprechungen macht. Aber ohne geht es wahrscheinlich nicht. Und wahrscheinlich immerzu für irgendeine unbestimmte Zukunft planen, um über die Runden zu kommen. Eine scheiß gemeinsame Zukunft. Alles fallen lassen. Keine Bindungen, keine Versprechungen, keine Lügen. Lügen, Lügen, nichts als Lügen. Muss ich das dann so verstehen, dass du mir alles nur vorgelogen hast? Du hast mich also gar nicht begehrt? Hä? Dann war also sexuell gar nichts zwischen uns? Tote Hose. Oh, oh, na mein Zynismus, Zynismus. Pantalone morto. Und wo hast du dir deine Lust geholt? Vielleicht habe ich es ähnlich gemacht wie du. Was soll das heißen? Denk nach. Was? Ja, genau das. Nein, nein, nein. Ja. Ach, du wirst mich doch da verletzen. Nein. Das ist einfach nicht wahr. Doch. Was, ich soll davon überhaupt nichts bemerkt haben? Anscheinend. Du warst und bist ein durch und durch durchtriebenes Luder. Oder du durch und durch. Still und heimlich hast du es also getrieben. Und mit wem? Das geht dich wirklich überhaupt nichts an. Und ob mich das was angeht? Deine Eitelkeit ist gekränkt, es wirkt also noch. Es war immerhin während unserer Zeit, also mit wem? Es war kein bestimmter. Was soll das heißen? Wenn er es wirklich genau wissen will, dann soll er es haben. Ich meine, kein bestimmter. Das wird ja immer bunter. Soll das vielleicht heißen, dass es nicht nur, dass sich nicht um einen, sondern um einen bestimmten, sondern um mehrere gehandelt hat? Erraten. Also nicht nur mit einem, sondern gleich mit mehreren? Also du bist und bleibst ein Luder. Das hatten wir schon. Und was hast du dir dabei gedacht? Vielleicht dasselbe wie du. Wann hat denn das begonnen? Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig. Und wie früher du mir nicht Rechenschaft und jetzt schon schuldig bist. Sogar jetzt noch, nach all diesen Jahren, das war unsere Zeit, unsere gemeinsame Zeit. Der jetzt unentwegt auf die Gemeinsamkeit pocht, die ihm seinerzeit vollkommen egal war. Es war die Zeit, in der wir beisammen waren und deshalb habe ich ein Anrecht darauf, es zu wissen. Ich weiß nicht, wie es für uns Frauen heißen könnte, aber wie man so schön sagt und wie du es ja sicher kennst, ein Kavalier genießt und schweigt. Was du schon genießen konntest. Du hast nichts von alledem bemerkt. Jetzt stellt sie mich auch noch für blöd hin. Also was soll das jetzt noch? Wer weiß, was das schon für Abenteuer waren. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sie es mit einem anderen gehabt haben soll. Hat wahrscheinlich nicht so richtig funktioniert. Sonst wäre sie ja nicht von einem zum anderen. Haben sie sich alle nur ausweinen wollen bei ihr. Ich habe auch jetzt noch ein Recht darauf zu erfahren, was damals war. Gar nichts hast du. Und Recht hast du schon gar keins. Damals nicht und jetzt erst recht nicht. Diese 3 Wochen, die du unbedingt hast allein wegfahren wollen, da warst du nicht allein, gib's zu. In diesen 3 Wochen war ich allein, 100%ig. Und das soll ich dir glauben? Was hätte ich jetzt noch davon, dich diesbezüglich anzulügen? Ja, und warum hast du dann wirklich allein wegfahren wollen? Nun gut, wenn es unbedingt wissen will. Jetzt kann es ja egal sein. Ein Eingriff. Was heißt Eingriff? Medizinisch. Du warst doch nicht krank. Nein, ganz im Gegenteil. Das verstehe ich nicht. Ist auch besser so. Komm, raus damit. Sag, was damals war. Stellt er sich nur so blöd oder ist das wirklich? Schwanger war ich. Blödsinn. Es war so. Du warst schwanger? Ja. Ich werd verrückt. Von einem von denen. Und dann wollte keiner gerade stehen dafür. Reicht so. Was musste sie auch mit jedem X-Beliebigen ins Bett? Von so einem X-Beliebigen? Nein, von keinem X-Beliebigen. Von wem dann? Nun, rate einmal. Nein, zum Raten bin ich nicht aufgelegt. Wo die Lösung ganz einfach ist. Tu nicht lang rum, sag schon, von wem du schwanger warst. Von dir! Also, das ist wirklich die billigste Variante. Das gibt es nicht. Gibt es doch. Glaube ich nicht. Glauben musst du es nicht, aber es war so. Wie kannst du dir so sicher sein, wo doch mehrere in Frage kommen? Diesbezüglich bin ich mir aber wirklich sicher, dass mein Lieber, das kannst du mir glauben. Wahrscheinlich hat es in Wirklichkeit gar keine anderen gegeben. Da sagt sie jetzt doch nur, um mir ins Auszuwischen. Aber mit mir nicht, meine Liebe. Das ist ja lächerlich. Das hätte ich doch merken müssen, wenn es neben mir noch andere gegeben hätte. Und das mit der Schwangerschaft stimmt sicher auch nicht. Dass du das mit der Schwangerschaft nicht glauben solltest. Ich habe meine Zustimmung für die Abtreibung dabei. So ganz zufällig hast du den Wisch dabei? Oder trägst du ihn immer mit dir herum? Gehst du immer schwanger damit? Mein Gott, bist du ein Idiot. Du verstehst wirklich rein gar nichts. Also doch. Sie war wirklich schwanger. Wenn das stimmt, dass ich es war, dann hätten wir also ein Kind miteinander gehabt. Schwanger. Schön und gut. Aber warum gerade von mir? Wunderst du dich, dass dir doch etwas gelungen sein könnte? Ich kann dich trösten, auch nur deshalb, weil du es eigentlich nicht vorgehabt hast. Eines deiner Zufallsprodukte sozusagen. Aber glauben kannst du es mir. Von dir war ich schwanger. Glauben kann man viel. Nur der Beweis ist leider weg. Den hast du ja wegmachen lassen. Da kannst du jetzt behaupten, was immer du willst. Ganz nach deinem Belieben. Du bist ja noch viel mieser, als ich immer geglaubt habe. Und was ist mit dir? Falls du wirklich schwanger warst Und falls du wirklich von mir schwanger warst, warum hast du dann nicht mit mir darüber gesprochen? Jetzt zieht es von der Seite auf. Jetzt kommt die Vaterschaftstour und die Rolle der Mitverantwortung. Ich meine, wie konntest du mir meine Vaterschaft vorenthalten? Prompt. Wie konntest du mir das verschweigen? Sag bloß, du hättest unbedingt Vater werden wollen. Ich glaube nicht, dass du dafür geeignet gewesen wärst. Wie kannst du das behaupten? Außerdem kann man sich ändern, aber das ist nebensächlich. Warum hast du es mir verschwiegen? Ich fand es damals besser so und das tue ich jetzt auch noch. Mit uns beiden ist es schon so nicht mehr gegangen und dann erst mit einem Kind? Es war ja schon so gut wie aus. Fast. Aber ein Kind hätte uns vielleicht wieder zusammengebracht. Bitte hör auf damit, dir etwas vorzumachen. Meiner Meinung nach war es besser so. Du hättest nicht allein entscheiden dürfen. Mein Gott, spielt sich dir jetzt auf. In dieser Zeit bin ich bei den meisten Entscheidungen allein gewesen. Ohne deine Unterstützung und Hilfe. Hast du mir denn geholfen, als es mir beruflich so schlecht ging? Hast du mir denn geholfen, als ich gekündigt wurde? Du kannst dich hoffentlich noch erinnern, warum du gekündigt wurdest. Du konntest mir dankbar sein, dass ich damals überhaupt noch bei dir geblieben bin. Und sogar wenn die Situation zwischen uns damals besser gewesen wäre, hätte ich allein entschieden. Aber so war das sonnenklar. So ein Kind hätte unserer Beziehung wahrscheinlich gut getan. Wie uns das wieder näher gebracht hätte. Dazu soll ein Kind da sein? Bei den meisten ging eine Verbindung in die Brüche, wenn es keine Kinder gäbe. Wie alt wär's denn jetzt? Brauchst du nur nachzurechnen. Jetzt wird er sentimental und denkt sich in die Vaterrolle hinein. Wenn alles mit rechten Dingen gegangen wäre. Wahrscheinlich fängt er gleich zu fantasieren an. Würde es jetzt in den Kindergarten gehen? Stell dir vor, du würdest jetzt vor dem Kindergarten stehen und dein Kind abholen. Sogar sicher. Warum denn nicht? Im Kopf ja, aber in Wirklichkeit... Vielleicht wäre ich Hausmann geworden. Es wäre ja durchaus möglich gewesen bei meinem Job. Stellt sich nur die Frage, wie lange du das ausgehalten hättest. Du und deine Händchen in der Kinderscheiße. Kannst du dir denn nicht vorstellen, dass ich ein stolzer Vater hätte sein können? Nein, kann ich mir nicht. Weißt du, je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr hasse ich dich. Du hast uns eine gemeinsame Zukunft genommen. Du hast mir ein Kind, du hast mir mein Kind genommen. Spiel dich nicht so auf. Er kann doch nicht glauben, was er da von sich gibt. Ja, nicht so dick auftragen. Wenn das Kind jetzt tatsächlich da wäre, es wäre nur eine Belastung für dich. Du würdest dich einen Dreck darum scheren. Du bist so gemeint. Du hast ja überhaupt keine Ahnung. Du hast mir immer vorgeworfen, dass ich nur nach meinem Vorteil lebe. Aber was ist mit dir? Im Grunde bin ich ja froh, dass es so gekommen ist. Dass sie sich das Kind hat nehmen lassen. Die Trennung wäre ja dann nicht so leicht möglich gewesen. Ich hätte auf das Kind Rücksicht nehmen müssen. Ist er natürlich froh, dass es kein Kind gibt. Aber natürlich muss er jetzt so tun. Also. Wenn du mir damals gesagt hättest, dass du schwanger bist, ich wäre niemals weggegangen von dir. Das kannst du mir glauben. Ich wäre natürlich bei dir geblieben. Natürlich ist das jetzt alles so natürlich. Zum Glück war es ja nicht so. Was wäre aus deiner damaligen großen Liebe geworden? Du siehst ja, dass sie nicht von großer Dauer war. Das hast du damals nicht wissen können. Damals war es die ganz, ganz große Liebe für dich. Wenn ich das von dem Kind gewusst hätte, hätte ich mich natürlich anders entschieden. Das schwöre ich dir. Große Worte. Im Nachhinein auf etwas schwören. Ist ja nicht gerade sehr schwierig. Und selbst wenn du aufgehört hättest, dann sicher nur nach außen hin. Nur offiziell. Insgeheim wäre das sicherlich weitergegangen. Nee, da hätte sie nicht mitgespielt. Ah, da schau her, da hätte sie nicht mitgespielt. Nein, drollig. Ich muss schon sagen, wirklich drollig. Hast du vielleicht Angst gehabt vor ihr? Hat sie dich abend vielleicht erpresst? Hat sie dich fertig gemacht? Hat sie dir angedroht, dass sie dich ein für alle Mal verlässt, wenn du nicht aufhörst mit mir? War das deine sogenannte Freiheit, von der du mir mal vorgeschwärmt hast? Freiheit, um von einer Bindung in die andere zu gehen. Noch dazu übergangslos, ohne Unterbrechung. Was sollte ich machen? Sowas lässt sich nicht einteilen. Ich war abhängig von ihr. Mein armer war abhängig von ihr. Ja, zumindest habe ich mir das damals eingebildet. Muss schon sagen, du tust mir leid. Warst du finanziell oder sexuell abhängig von ihr? Hör auf! Oder vielleicht beides. Oh Gott, du tust mir jetzt noch leid. Ich muss schon sagen, so eine Abhängigkeit. Jetzt geht sie mir wieder ganz schön auf die Nerven mit ihrem Getue. Warum bin ich auch so blöd, so zu reagieren? Im Grunde kann ich doch froh sein, dass sie mir nichts gesagt hat von der Schwangerschaft. Es wäre dann noch komplizierter geworden. Und diese Abhängigkeit hättest du ohne weiteres aufgeben können, wenn ich dir gesagt hätte, dass ich schwanger bin. Wenn sich herausgestellt hätte, dass du sicher von mir schwanger bist, dann hätte Mach ich auf alle... Mach mir bitte nichts vor. Also gut, Klartext. Gut, meine Liebe, wenn du es so haben willst, Ich habe dir soeben etwas vorgemacht. Ich habe dich soeben belogen. Das wird er jetzt nicht. Unterbrich mich bitte nicht. Jetzt wird es anscheinend ernst. Um ganz ehrlich zu sein. Nehmen wir mal an, es ist jetzt wirklich. Also, um ehrlich zu sein, ich bin froh. Ich bin jetzt noch nach all diesen Jahren erleichtert, dass du mir das damals nicht eröffnet hast, dass du schwanger bist. Ich muss dir sagen, ich hätte nicht gewusst, was ich hätte tun sollen. Sieht die Sache schon viel besser aus. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mich dieses Leben mit dir zum Schluss angekotzt hatte. Und wie glücklich, wie verändert ich plötzlich durch diese neue Beziehung war. Egal, was dann daraus wurde. Warum solche Umstände? Warum konntest du mir das nicht schon vorhin sagen? Es tut sie wieder auf sehr, sehr cool. Ich wollte nicht so dastehen vor dir. Trotz allem. Ich musste nun auch etwas gestehen. Ich hätte das Kind so gern gehabt. Ich habe mir das Kind nur deshalb nehmen lassen, weil ich mit Garantie und hundertprozentiger Sicherheit wusste, dass es von dir ist. Von dir ein Kind. Grauenvoller Gedanke. Wenn es von irgendjemandem anderen gewesen wäre, von irgendeinem X-Beliebigen, ich hätte es gern, sehr gern zur Welt gebracht. Ich musste sagen, anfangs, als ich bemerkt hatte, dass ich schwanger war, da war ich irrsinnig glücklich darüber. Aber nach kurzer Zeit habe ich meine Schwangerschaft dermaßen gehasst, dass nichts anderes übrig blieb. Verdammt, habe ich dich damals gehasst. Ich war so verzweifelt, dass du es warst, der mich schwanger gemacht hatte. Oft und oft habe ich nachgerechnet, aber immer wieder bist nur du übrig geblieben. Reden hättest du zumindest mit mir können darüber. Mit dir? Das war ausgeschlossen. So arg? Ja. Und wieso hast du denn überhaupt noch mit mir geschlafen? An dem Abend? Ficken wollte ich. Ein anderer war nicht da. Bei dir wusste ich zumindest, was mich erwartet. Vielleicht auch aus Verzweiflung, vielleicht auch, um etwas wiederzufinden. Aber sicher nicht aus Leidenschaft. An dem Abend ging es mir besonders beschissen. Als du nach Hause gekommen bist, habe ich sofort bemerkt, dass du bei einer anderen warst. Wie war das für dich? Ich weiß nur mehr so viel, dass ich irgendwie den Eindruck hatte, dass du gerade von einer anderen gekommen warst. War das damals schon die Helga? Könnte sich ausgehen. Du warst ziemlich gut drauf. Bin ich angeheitert, nicht unangenehm. Ich war an diesem Tag ziemlich down. Und ja, dann war es halt so. Wir hatten schon längere Zeit nicht mehr miteinander geschlafen. Ich denke, ich kann mich erinnern. Es war mehr Routine, es war nichts Besonderes, aber es war auch nicht unangenehm, es war zum Aushalten. Na, wenigstens war's. Ja, genau so war es. Schmeichelhaft hört sich das gerade nicht an. Es ist zumindest die Wahrheit. War es auf jeden Fall, dass ich vorher bei einer anderen war. Und dann habe ich ja angeblich ein Kind gemacht. Eigentlich wollte ich ja nie mit dir darüber reden. Und wenn du dir das Kind nicht hättest nehmen lassen? Dann wäre ich jetzt Mutter. Und du würdest mir wahrscheinlich jeden Monat regelmäßig Geld überweisen. Das nehme ich zumindest an, dass du das tun würdest. Mehr würdest du mir nicht zutrauen. Das ist doch schon sehr viel, oder? So wie ich dich kenne? Ich glaube, ich kenne dich ganz gut. Wäre sicherlich darauf hinausgekommen. Es gibt Dinge im Leben, die verändern einen Menschen. Vielleicht wäre das der Fall gewesen. Möglich. Vielleicht. Aber wer weiß, für wie lange. Dein Zutrauen zu mir scheint ja wirklich nicht sehr groß zu sein. Wenn ich dich so anschaue, mein Lieber, weißt du, was ich da verspüre? Leere. Große, gähnende Leere. Und nichts Gemeinsames. Keine Erinnerungen. Keine. Jetzt nicht mehr. Eine Zeit lang. Aber jetzt nicht mehr. Zum Glück. Da hätten wir also Nachwuchs gehabt. Vater wäre ich geworden. Ich hätte ihm gar nichts von dem Kind sagen sollen. Es haben wir jedoch etwas Gemeinsames von früher in unserem Wissen. Was ich ja vermeiden wollte. Irgendwie habe ich jetzt einen Stolz in mir, dass ich es war, der sie geschwängert hat. Wir haben jetzt etwas Gemeinsames. Wenn er vor einem halben Jahr gekommen wäre, dann hätte ich vielleicht wieder etwas anfangen wollen mit ihm. Eigentlich hatte ich ja mit dem Gedanken gespielt, es mit dir wieder zu versuchen. Aber anscheinend... Sag mir bitte eines. Warum überhaupt bist du auf einmal wieder aufgetaucht? Ich weiß es nicht. Ich wollte vielleicht... Gemeinsames Etwas. Hörspiel von Helmut Peschina. Mit Brigitte Karner und Peter Simonischek. Tongestaltung Wenke Decker, Gertraude Pasche, Hertha Schumlitsch und Gerhard Wieser. Regieassistenz Claudia Lucchesi. Regie Robert Mateka. Eine Produktion des österreichischen Rundfunks mit dem Deutschlandradio Berlin. Ein offenes Ende. Und was für eines. Wir brachten dieses Hörspiel aus Anlass des 80. Geburtstags von Helmut Peschina. Aus dem Wasser auf, wie aus einem tiefen Schlund. Wohl auch deshalb ist mein Mund fest zugepresst. Gestern hab ich dich vermisst. Wo ist deine Nachricht? Nachricht für mich. So denke ich dich. Ich habe dich noch nie gesehen, oben bei den Lebewesen. Hier bist du nie gewesen, nur gelesen habe ich von dir. Auch manches Lied ist dir gewidmet. Entschuldigung, du weißt, ich muss jetzt gehen. Ich kann nur eine Viertelstunde im Schlund überstehen. Ich tauche aus dem Wasser auf, wie aus einem tiefen Schlund. An mich gepresst, weil du mein Bruder bist, hast du mich dort geküsst. Man spricht schlecht von mir, nicht so bei dir. Ich habe dich noch nie gesehen, oben bei den Lebewesen. Hier bist du nie gewesen. Nur gelesen habe ich von dir. Auch manches Lied ist dir gewidmet. Entschuldigung, du weißt, ich muss jetzt gehen. Ich kann nur eine Viertelstunde im Schlund überstehen. Noch nie gesehen, oben bei den Lebewesen. Hier bist du nie gewesen, nur gelesen habe ich von dir. Auch manches Lied ist dir gewidmet. Entschuldigung, du weißt, ich muss jetzt gehen. Ich kann nur eine Viertelstunde im Schlund überstehen. Und keine Sekunde länger dort und im Schlund überstehen. Tauche auf, das waren Tokotronic und Soap & Skin mit einem Duett über, Zitat, die Liebe zweier Menschen, die sich gegenseitig über den Abgrund des Lebens hinweg spiegeln, aber nie wirklich zueinander finden können. So ein Begleitschreiben der Band.